بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك من قهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Machen wir weiter mit unserer Vortragsreihe, eine Reise ins Jenseits, die Geschichten der Propheten, und sind beim sechsten Unterricht angekommen. Und in diesem Unterricht haben wir inshallah die Geschichte von Shu'aib a.s. bis Yusuf a.s. behandelt. Und wir fangen an bei Shu'aib a.s. inshallah. Und wir wissen nicht genau, wo er in der chronologischen Reihenfolge liegt. Also chronologisch, ja, in der zeitlichen Reihenfolge. Er ist ein Nachfahre von Ibrahim a.s. und das Khatib al-Anbiya, yani der Prediger der Propheten sozusagen. Er war halt, yani, sehr stark im Reden. Er konnte sehr gut reden. Und manche sagen, dass Shu'aibs Tochter Musa a.s. seine Frau war. Aber der Koran bestätigt dies nicht. Und wir wissen nur, dass Musa a.s. nach Medien ging und dort dann geheiratet hat. Und Shu'aib a.s. war nach Medien gesandt. Deswegen sagen manche, dass eine Tochter von Shu'aib a.s. Musa a.s. seine Frau ist. Zu Musa a.s. seiner Geschichte kommen wir noch. Musa a.s. Der ist ja rausgegangen aus Misr. Aus Ägypten. Und da waren zwei Töchter und die haben dann berichtet, unser Vater ist ein alter Mann. Und manche sagen, dieser Mann ist Shu'aib a.s. Wallahu alam, wie gesagt, das wird nicht im Koran so bestätigt. Und Shu'aib a.s. machte Da'wah zu den Leuten von Medien. In Surah 7, Vers 85. Und wir sandten zu Medien ihren Bruder Shu'aib. Was heißt Bruder hier? Das heißt, er ist von ihnen. Also auch von Medien. Aber eine andere Ayah sagt Allah subhanahu wa ta'ala, also Surah 76, Vers 176 bis Surah 26, Vers 176 bis 177. Die Bewohner des Dickichst bezichtigte Ashab al-Aikal die Gesandten der Lüge. Als Shu'aib zu ihnen sagte, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Hier sagte Allah subhanahu wa ta'ala, ihr Bruder Shu'aib sagte. Hier sagte er nur, Shu'aib sagte. Und zum Beispiel in der Sura sagt Allah, also Sura 26, sagt Allah aber, ihr Bruder Salih a.s. zum Beispiel. Der Bruder von also Salih a.s. war von Thamud. Er war von dem Stamm Thamud. Und da sagt Allah, ihr Bruder Salih. Weil Salih a.s. auch von Thamud ist. Oder Hud a.s. Sagt Allah, dass er der Bruder der Aad ist. Warum? Weil er von der Aad ist. Und bei Lut a.s. auch. Bei Lut a.s. bin ich jetzt nicht ganz sicher. Weil ich habe im vorherigen Dersh erwähnt, dass er zu diesem homosexuellen Volk gesandt wurde. Aber er war nicht. Er war nicht verwandt mit denen. Aber Allah alam. طيب. Warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier in einer Ayah, die wir erwähnt haben, Surah 26, Vers 176 bis 177, da sagt er über die Ashab al-Aikah, dass Shu'aib a.s. nicht ihr Bruder ist. Warum? Ibn Kathir rahimahullah sagt, weil in dieser Ayah Allah die Leute von Aikah meinte. Eika war ein langer Baum, den sie anzubeten pflegten. Allah sagt nicht ihren Bruder Shu'aib, weil sie neben Allah was anbeten. Ja, ne, es geziemt sich sozusagen, weil sie Muschrikin sind, erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala nicht ihr Bruder Shu'aib. Deswegen sagt er nicht Bruder, sondern nur Shu'aib, sagt er. طيب. Surah 7, Vers 83. Und wir sandten zu Medien ihren Bruder Shu'aib. Er sagte, mein Volk, dient Allah. Keinen Gott habt ihr außer ihm. Nun ist ein klarer Beweis von eurem Herrn zu euch gekommen. So gebt volles Maß und Gewicht und schmälert den Menschen nicht ihre Sachen und stiftet auf der Erde nicht Unheil, nachdem sie in Ordnung gebracht worden ist. Das ist besser für euch, wenn ihr gläubig seid. Sie waren zwischen Hijaz und Scham. Eine Handelsroute, Jani, die sie zu überfallen pflegten. Sie waren reich, aber pflegten ungerecht beim Wiegen zu sein. As-Suddi rahimahullah sagt auch, sie waren die Ersten, die Maut verlangten. Also Maut kennt man vielleicht zum Beispiel bei der Autobahn. Man fährt zum Beispiel in ein anderes Land und da gibt es so eine Mautgebühr. Da musst du erstmal Geld zahlen, dass du diese Straße befahren darfst. Und As-Suddi sagt, das waren die Ersten, die das eingeführt haben sozusagen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, zu dem Punkt, dass sie beim Wiegen ungerecht waren, Allah sagt in einer Aya, in Surah Al-Mutaffifin, وَيْلُوا لِلْمُتَّفِّفِينَ, die erste Aya in Surah Al-Mutaffifin, und wer den Wiegenden sozusagen, also den Falschwiegenden. Das ist eine gefährliche Sache, wenn man beim Wiegen falsch wiegt. Mit Absicht wiegt man falsch und betrügt damit die Leute. Surah 11, Vers 85 bis 86. Und o mein Volk, gebt volles Maß und Gewicht in Gerechtigkeit und schmälert den Menschen nicht ihre Sachen und richtet auf der Erde nicht unheilstiftend Verderben an. Das Bleibende an Lohn von Allah ist besser für euch, wenn ihr gläubig seid. Jani hat sie aufgefordert, Zakah, Sadaqa zu zahlen. Warum? Weil und Betrügen macht dich nicht reicher. Allah subhanahu wa ta'ala hat dein Risk, deine Versorgung sowieso geschrieben. Wenn du jetzt anfängst zu stehlen, das wird deine Versorgung nicht vermehren. Und wenn du Zakah und Sadaqa zahlst, das wird deine Versorgung sogar segnen. In Surah 2, Vers 276. Dahin schwinden lassen mit Allah den Zins und vermehren die Almosen. Yamhaqullahu Rida. Allah zerstört den Zins. Yani was zerstört er denn vom Zinsen? Die Baraka, den Segen davon. Und vermehren die Almosen. Die Baraka in der Sadaqa. Und die Baraka macht es aus. Yani der Segen macht es aus. Und nicht die Quantität, nicht die Menge einer Sache. Sondern der Segen in einer Sache ist das Wichtige. Taib, in Surah 11, Vers 87. Sie sagten, O Shu'aib, befiehlt dir denn dein Gott, dass wir das verlassen, dass dem unsere Väter dienen? Oder davon abgesehen, mit unserem Besitz zu tun, was sie wollen? Du bist fürwahr der Nachsichtige und Besonnene. Taib, also sie sagen sozusagen, was hat das Gebet mit unseren Vorfahren zu tun? Beziehungsweise, nicht sie sagen, sondern zwei Fragen, die wir uns hier stellen müssen. Erstens, was hat das Gebet mit unseren Vorfahren zu tun? Und was hat das Gebet mit Handel zu tun? So. Erklärung sind dazu zwei. Erstens, sie wollen zwischen ihren Religionen trennen. Sie sagen sozusagen, mach dein Gebet zu Hause, aber erzähl uns nichts davon und beleidige unseren Dien nicht. Und was den Handel angeht, ist zweiter Punkt, sie wollen Säkularismus oder sie wollen Religion mit den Angelegenheiten getrennt haben. Also sie wollen zwischen Handeln und Dien wollen sie trennen. Sie wollen Säkularismus, was wir heutzutage so oft sehen. Laizismus, Säkularismus, Demokratie und andere schmutzige Gesetze. Und das ist sehr interessant, Jana, diese Aya, Surah 11, Vers 87. Und ich lese sie nochmal vor, inshallah. O Shu'aib, befiehlt dir denn dein Gebet, dass wir das verlassen, dass unsere Väter dienen, oder davon abgesehen, mit unserem Besitz zu tun, was wir wollen. Du bist fürwahr der Nachsichtige und Besonnene. طيب dann gehen wir weiter zur nächsten Aya, Surah 11, Vers 91. Sie sagten, O Shu'aib, wir verstehen nicht viel von dem, was du sagst. Und wir sehen wahrlich, dass du unter uns nicht wehrhaft bist. Wenn du deine Sippschaft nicht hättest, also deine Familie, hätten wir dich fürwahr gesteinigt. Du hast ja bei uns kein Ansehen. Also sie sagen, wir verstehen nicht von dem, was du sagst. Aber sie verstehen es, aber sie wollen es nicht verstehen, ja. Und Shu'aib al-Islam, er sprach eine sehr deutliche Sprache. Eine, die wollten es nicht verstehen. Und wir haben ja in dem vorherigen Ders gelernt, dass Lut al-Islam, als er betrinkt war in seinem Haus, er sagte, hätte ich eine starke Familie, und die mich unterstützen könnte und so weiter. Allah subhanahu wa ta'ala, beziehungsweise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, nach Lut a.s. wurde jeder Prophet mit einer starken Familie gesandt. In Surah 11, Vers 92, er sagte, O mein Volk, hat meine Sippschaft bei euch mehr Ansehen als Allah und habt ihr ihn hinter eurem Rücken gelassen? Gewiss, mein Herr umfasst, was ihr tut. Und die Reichen glauben meistens, sie brauchen niemanden. Surah 11, Vers 88 bis 90. Er sagte, O mein Volk, was meint ihr, wenn ich mich auf einen klaren Beweis von meinem Herrn stütze und er mir eine schöne Versorgung gewährt hat? Und ich will mich dann in meinem Vorhaben von euch nicht unterscheiden, indem ich das tue, was ich euch verbiete. Ich will nur Besserung, soweit ich sie erreichen kann. Das Gelingen wird mir nur durch Allah allein bescheiden, auf ihn verlasse ich mich und ihm wende ich mich reuig zu. Und O mein Volk, meine Feindseligkeit soll euch ja nicht dazu bringen, dass euch das Gleiche trifft, was das Volk Nuhs oder das Volk Huds oder das Volk Salih a.s. traf. Und das Volk Luts liegt euch nicht fern und bittet euren Herrn um Vergebung und hierauf bereut vor ihm. Gewiss, mein Herr ist barmherzig und liebevoll. In dieser Ayat gibt es 6 Ratschläge. In diesen Ayat, diesen 2 Ayat, was wir erwähnt haben, gibt es 6 Ratschläge. Die werden wir einzeln erwähnen, inshallah. Das erste, wo er sagt, und ich will mich damit mein Vorhaben von euch nicht unterscheiden, indem ich das tue, was ich euch verbiete. Ja, er sagt, ich will nicht etwas zu euch sagen oder es euch predigen oder vorschreiben, was meinen Handeln widerspricht. Also wenn ich sage, macht das so, dann mache ich das selber auch so. Also ich sage zum Beispiel euch nicht, betet, aber ich bete selber gar nicht. Nein, ich sage zu euch, betet, aber ich bete selber auch. So, Janne. Es gibt sogar einen Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, einer im Höllenfeuer rennt hinter seinen Innereien her. Und die Leute fragen ihn, du hast doch Amr ibn Ma'ruf gemacht, wa nahi anil munkar, du hast doch das Gute uns geboten, das Schlechte verboten. Er sagt, ich habe euch das Gute geboten, aber ich habe es nicht getan. Und ich habe euch das Schlechte verboten, aber ich habe es getan. Der zweite Ratschlag, wo er sagt, ich will nur Besserung, soweit ich sie erreichen kann. Und dies beinhaltet 2 Dinge. Erstens, wir sollen das Beste aus unserer Kapazität tun, um Gutes zu tun. Yani auch zum Beispiel nicht nur im Ramadan. Nicht nur im Ramadan, 1 Monat durchfasten und 1 Monat Qiyam al-Layl und viel Koran und so weiter und so weiter. Nicht nur im Ramadan, sondern je nach wie viel Kapazität, wie viel man leisten kann, soll man machen. Ja, nein, inshallah. Und zweitens, wenn du etwas nicht 100% ändern kannst, aber nur 5%, dann mach die 5%. Also wenn du etwas nicht komplett ändern kannst, sondern nur 5%, dann ändere es 5% ins Positive. Es gibt auch eine Regel im Fuqh, ma la yudrak kullu la yudrak jullu. Also, wenn du nicht alles machen kannst, verlasse nicht alles. Also sage nicht, ja, ich kann nur 5% Positives bringen, dann das bringt mir sowieso nichts, das ist sowieso wenig, dann mache ich es nicht. Nein, wenn du 5% machen kannst, dann mach es halt. Anstatt alles aufzugeben. Mala yudrak kullu, la yudrak jullu. Drittens, das Gelingen wird mir nur durch Allah allein bescheiden. Wenn wir etwas Gutes tun, dann kommt es von Allah. Der Taufiq, der Erfolg kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir erwähnen dazu inshallah ein Gleichnis oder ein Beispiel von zwei Menschen. Also nehmen wir an, zwei Physikstudenten im Ramadan. Einer betet Tarawih und macht Qiyam al-Layl und liest viel Koran und er lernt nur ein paar Stunden am Tag für seine Physikarbeit. Und der andere, er lernt nur und also er lernt, er betet kein Tarawih, er betet kein Qiyam al-Layl, er liest kein Koran, er macht noch seine Pflichten, sein fünfmaltägiges Gebet und so weiter und fastet und lernt und am Ende beschreiben beide die Prüfung und der eine, der wenig gelernt hat, also er hat gelernt, aber hat viel sich mit Ibadat beschäftigt. Und der andere, der viel gelernt hat, aber wenig Ibadat gemacht hat, kann sein, derjenige, der viel gelernt hat, er kriegt eine viel schlechtere Note oder Punkte in der Klausur als der andere Physikstudent, der nur wenig damit gelernt hat. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat den einen Taufik gegeben, der einen hat Erfolg gegeben und der anderen hat das nicht gegeben. Taib, viertens, auf ihn verlasse ich mich und ihm wende ich mich reuig zu. Auf ihm verlasse ich mich, auf Allah, und ihm wende ich mich reuig zu. Teil. Was bedeutet Tawakkul? Gerne das, was auf Deutsch Gottvertrauen übersetzt wird. Zwei Hadith erklären dies. Der erste Hadith ist, ein Sahabi kam zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam und fragt ihn, ob er sein Kamel ungebunden lassen soll und ob dies Tawakkul sei. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, nein, binde dein Kamel an und vertraue dann auf Allah. Mit anderen Worten, du machst die Asbab, also Asbab ist die Mehrzahl von Sebab, Grund, was du kannst, und das, was du nicht kannst, lässt du zu Allah subhanahu wa ta'ala. Zum Beispiel, du fährst Auto und was machst du dann? Du schnallst dich an und dann vertraust du auf Allah und du lässt dich nicht unangeschnallt und sagst, ich vertraue so auf Allah. Die Sachen, die du erledigen kannst, um auf deine Sicherheit zu achten sozusagen, oder um allgemein das zu erlangen, was du anstrebst, dann musst du das erfüllen, was in deiner Macht steht sozusagen, und der Rest lässt du zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und der zweite Hadith ist, wenn du auf Allah richtiges Vertrauen hast, wird Allah dich versorgen wie die Vögel. Morgens gehen sie hungrig und raus und abends kommen sie satt zurück. Taib. Ein Vogel hat nicht bei sich im Nest einen Kühlschrank und Essen, was er dort gebunkert hat und solche Sachen. Nein, er wacht morgens sozusagen auf und ist hungrig. Er hat kein Essen, er geht dann raus und dann kommt er abends wieder nach Hause und er ist satt. So. Aber was sieht man hier? Er ist rausgegangen. Er hat sein Part, sein Teil dieser Sache hat er erfüllt sozusagen, indem er das Essen gesucht hat. Allah hat ihn dann ernährt wegen seiner Anstrengung. Und es gibt einen Unterschied zwischen Tawakkul und Tawakkul. Tawakkul ist jemand, der zum Beispiel, er sitzt zu Hause oder so und er sagt, ich vertraue auf Allah, dass das Essen vom Himmel herab fällt sozusagen auf seinen Kopf, dann muss er sich nicht sozusagen bewegen. Das ist Tawakkul. Tawakkul ist, wenn er zum Beispiel aufsteht und seinen Rizq sucht, dafür arbeitet und so weiter und Allah ihn dann deswegen versorgt. Das ist dann Tawakkul. Fünftens, und oh mein Volk, meine Feindseligkeit soll euch ja nicht dazu bringen, dass euch das Gleiche trifft, was das Volk Nuhs traf, und das Volk Lots liegt euch nicht fern. Ja, das ist auch der Grund für den Kufr der Juden bei Rasulullah seiner Zeit. Sie lehnten ihn ab, weil er kein Jude war. Und die Mufassirun sagen, es könnte zwei Bedeutungen haben. Also das und das Volk Lots liegt euch nicht fern. Erstens sagen sie die Distanz. Also die Distanz zwischen Lot als und seinem Volk und das Volk von Schreib war nicht weit voneinander entfernt. Und das stimmt auch, die beiden Völker waren nicht weit entfernt. Und die zweite Bedeutung ist die Zeit. Die Geschehnisse waren nicht so weit auseinander. Und sechstens, und bittet euren Herrn um Vergebung und hierauf bereut vor ihm. Gewiss, mein Herr ist barmherzig und liebevoll. Und das ist, wie wir erwähnt hatten, der Ratschlag aller Anbiya, yani Allah subhanahu wa ta'ala, um zur Vergebung zu bitten. Und wir kennen ja die Bedingungen von Tauba. Sie unterscheiden sich. Manchmal sind sie fünf, manchmal sind sie vier und so weiter. Aber allgemein erwähnen wir sie inshallah jetzt. Das erste ist, dass man die Sünde bereut bei Allah. Danach, dass man Allah um Vergebung bittet. Danach, dass man die Sünde verlässt, mit der Absicht, sie nie wieder zu begehen. Das nächste ist, falls man einem Menschen Unrecht getan hat, dass man ihm sein Recht zurückgibt. Und das fünfte ist, dass man die Sünde, die man begangen hat, nicht erzählt oder öffentlich preisgibt. Und der Ratschlag der Anbiya ist, bittet Allah um Vergebung. Ja, wenn Allah um Vergebung bittet, dann muss man auch die Sünde sozusagen unterlassen. Wenn es Mushrikin waren, wie zum Beispiel hier in dem Volk, die ihre Götter neben Allah angebetet haben, was müssen die da machen, dass ihre Taube gültig ist? Sie müssen Taube vom Schirk machen und von anderen Sachen sozusagen. Wir gehen weiter zum nächsten Punkt. Sie drohten Shu'aib a.s. Surah 7, Vers 90. Aber die führende Schar aus seinem Volk, die ungläubig war, sagte: Wenn ihr Shu'aib folgt, dann werdet ihr fürwahr Verlierer sein. Also, wenn ihr an ihn glaubt, sozusagen, dann werdet ihr Verlierer sein. Und wir kennen das aus die Sunna der Kuffar sozusagen. Als erstes, du redest mit ihnen, du debattierst mit ihnen und du gewinnst im Debattieren. Allah sagt auch: Wa qul ja'al haqq wa Surah 17, Vers 81. Und spricht: Die Wahrheit ist gekommen, die Falschheit ist zerschlagen worden, sozusagen. Und die Falschheit ist ja dazu da, damit sie weggeht oder untergeht. So. Du diskutierst mit denen, und weil du die Wahrheit bei dir hast, den Islam bei dir hast, den Tawhid hast, und er hat den Schirk bei sich, dann wirst du die Debatte auf jeden Fall gewinnen. Und danach, wenn du sie gewinnst, sie wissen, sie können da nicht gewinnen in dieser Debatte. Und danach werden die anfangen, dich zu bedrohen. Oder dich zu bedrohen mit dem Tod oder mit Einsperren. Und das sehen wir heute auch. Du diskutierst mit ihnen und sie bedrohen dich mit Tod oder mit Einsperren. Wir gehen weiter, inshallah, zu der Strafe. Surah 7, Vers 91. Da ergriff sie das Zittern. Und am Morgen lagen sie in ihrer Wohnstätte auf den Brüsten da. Manche Mufassirun sagen, Wolken kamen über sie, dann kam kein Wind mehr und es wurde heiß. Und dies ging tagelang so und dies war eine Vorbereitung für die Strafe ihrer Zerstörung. Und Surah 7, Vers 92. Diejenigen, die Shu'aib der Lüge bezichtigten, waren, als hätten sie überhaupt nicht darin gewohnt. Diejenigen, die Shu'aib der Lüge bezichtigten, waren nun selbst die Verlierer. Und Surah 7, Vers 95, so kehrte er sich von ihnen ab und sagte: O mein Volk, ich habe euch doch die Botschaft meines Herrn ausgerichtet und euch gut geraten. Wie sollte ich betrübt sein über ungläubige Leute? Und er sagte dies zu den toten Körpern, nachdem sie Allah sie vernichtet hat. Also wir sind jetzt fertig mit Shu'aib a.s. Und wir gehen jetzt weiter zu Ishaq a.s. Und über Ishaq a.s. habe ich nicht viel da sozusagen. Allah subhanahu beschreibt Ishaq a.s. als rechtschaffen, als wissend und Propheten. In Surah 37, Vers 112. Und wir verkündeten ihm, also Ibrahim a.s., Ishaq als einen Propheten von den Rechtschaffenen. Und das war's auch schon, Ishak alaihissalam. Und wir gehen jetzt weiter zu Jakob alaihissalam. Und Ishak alaihissalam hatte einen Sohn namens Jakob alaihissalam. Und dieser hieß auch Israel. Also Jakob alaihissalam hatte mehrere Namen, er hieß auch Israel. Und die Mufassirun sagen, Israel bedeutet Abdullah, yani Diener Allahs. Und er wird auch erwähnt in Sura 3, Vers 93, alle Speisen waren den Kindern Israels erlaubt, außer dem, was Israel sich selbst verbot oder verbat, bevor die Tora offenbart wurde. Taib. Jakob alaihissalam hatte 12 Söhne, was wiederum die 12 Stämme bildeten. Und wenn es heißt Bene Israel, dann sind seine Nachkommen gemeint, also von Jakob alaihissalam. Und wir lesen oft im Koran Bani Israel. Taib. Und der geehrteste von ihnen war Yusuf alaihissalam. Manche Mufassirun sagen, alle seine 12 Kinder waren Enbiya und belegen es mit dieser Ayah, Surah 3, Vers 84. Sag, wir glauben an Allah und an dem, was auf uns und was auf Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakob und die Stämme als Offenbarung herabgesandt wurde und was Musa, Isa und den Propheten von ihrem Herrn gegeben wurde. Wir machen keinen Unterschied bei jemandem von ihnen und wir sind ihm ergeben. Andere wiederum antworten ihnen wegen El-Asbato, also die Stämme, bedeutet die 12 Stämme. Und alle Enbiya sind in diesen Stämmen enthalten. Ibn Kathir rahimahullah ist dieser Ansicht und sagt, die Taten seiner Brüder, also von Yusuf alaihissalam, passen nicht zu einem Nabi, sagt Ibn Kathir rahimahullah. Warum? Weil sie hatten geplant, ihn zu töten. Da haben sie ihn in einen Brunnen geworfen und so weiter und so weiter. Und deswegen sagt Ibn Kathir rahimahullah, die Taten der Bruder von Yusuf alaihissalam passen nicht zu einem Nabi. Und mit El-Asbat sind die 12 Stämme gemeint. Und dass die Propheten von diesen Stämmen abstammen, aber nicht, dass es die 12 Brüder sind. Und wir fangen. Wir beenden dann hier inshallah und machen nächstes Mal weiter. Also wir sind jetzt angekommen bei Yusuf alaihissalam. Und Yusuf alaihissalam seine Geschichte machen wir dann beim nächsten Mal. Fangen wir damit an. Allah weiß es am besten. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana in alhamdulillahi rabbil alamin.